Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW vom 13. März 2013. Experten unterstützen Piratenforderung nach freien Lernmaterialien. Der Einsatz digitaler Lernmaterialien unter freien Lizenzen ist unbedingt voranzutreiben. Darüber waren sich die Sachverständigen in der heutigen Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung im Landtag NRW einig. Die Fachleute sind froh, dass wir das Thema mit unserem Antrag »Freie Lernmaterialien fördern« auf den Tisch bringen, fasst Joachim Paul, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion NRW, zusammen. Sie haben unsere Überzeugung bestärkt, dass die Landesregierung den Nutzen freier Lernmaterialien in den Schulen des Landes unbedingt unterstützen muss. Lehrer sind Experten im Remixen von Inhalten. Aufgrund von Rahmenverträgen ist das mit klassischem Unterrichtsmaterial auch rechtlich möglich. Anders sieht es bei digitalen Medien aus. Dort erinnert mich die Situation der Lehrenden an die eines Kindes, dem man einen Kasten voller toller bunter Legosteine hinstellt und sagt, nur gucken, nicht anfassen, erläutert Paul den Antrag der Piratenfraktion. Lehrer laufen derzeit im Umgang mit digitalem Material Gefahr, zu Raubkopierern zu werden, ergänzt Monika Pieper, parlamentarische Geschäftsführerin der Piratenfraktion, die jahrelang selbst an einer Förderschule unterrichtete. Aus Erfahrung weiß ich, dass diese Gefahr zu großen Hemmungen führt, digitale Lernmaterialien im Unterricht zu nutzen. Wir müssen den Lehrenden unbedingt mehr Rechtssicherheit geben. Der Piratenfraktion ist es wichtig, dass frei in diesem Zusammenhang nicht mit kostenlos zu verwechseln ist. Es geht nicht darum, dass das Land die Herstellung freier Bildungsmedien finanziell fördern soll. Frei bezieht sich auf den Umgang mit ihnen, erklärt Paul. Die Experten stimmten uns zu, dass sich mit der Produktion freier Lernmaterialien durchaus Geld verdienen lässt. Unternehmen wie Schulbuchverlage werden daran mit Sicherheit Interesse zeigen, wenn wir es schaffen, den Lehrenden den Umgang mit ihnen zu erleichtern. Pressemitteilung fürs Krähennest gesprochen von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.